Raskolnikow war an Menschenmengen nicht gewöhnt. Und wie schon gesagt, hatte er besonders in der letzten Zeit jegliche Gesellschaft gemieden. Jetzt aber zog ihn plötzlich etwas zu den Menschen hin. Es ging etwas in ihm vor, anscheinend etwas Neues, und gleichzeitig überkam ihn eine Art Dürsten nach Menschen. Er war so müde von dieser einen Monat schon währenden konzentrierten Qual und düsteren Erregung, dass er wenigstens für einen Augenblick in einer anderen Welt, ganz gleich in was für einer, aufatmen wollte, und so blieb er jetzt, trotz des Schmutzes dieser Umgebung, mit Vergnügen in der Schenke sitzen. Der Besitzer des Lokals hielt sich in einem anderen Zimmer auf, kam aber öfters in das Schankzimmer, wozu er ein paar Stufen herabsteigen musste, und so zeigten sich zuerst immer seine stutzerhaften Schmierstiefel mit breitem roten Rande an den Schäften. Er stak in einem faltigen Mantel und in einer fürchterlich verschmierten schwarzen Atlasweste, war ohne Halstuch, und sein ganzes Gesicht schien gleich einem eisernen Schlosse mit Öl eingefettet zu sein. Hinter dem Schanktisch stand ein Junge von etwa 14 Jahren, und es war auch noch ein anderer, ein Jüngerer da, der die Gäste bediente, wenn etwas verlangt wurde. Auf dem Schanktisch standen Teller mit sauren Gurken, die in Scheiben geschnitten waren, mit schwarzen Zwiebäcken und aufgeschnittenem Fisch. Dies alles roch sehr schlecht. In dem Raum war es so dumpf, dass es eigentlich unerträglich war, hier zu sitzen, und alles war von Branntweingeruch so durchtränkt, dass man vielleicht schon von dieser Luft allein in 5 Minuten betrunken werden konnte. Es kommt vor, dass man sich manchmal ganz plötzlich, schon auf den ersten Blick und noch ehe wir ein Wort mit ihnen gesprochen haben, für Menschen zu interessieren beginnt, die uns völlig unbekannt sind. Eben solchen Eindruck hatte auf Raskolnikow der Gast gemacht, der wie ein verabschiedeter Beamter aussah und abseits an einem Tische saß. Raskolnikow erinnerte sich später mehrmals dieses ersten Eindruckes und schrieb ihn sogar einer Vorahnung zu. Er blickte immer wieder den Beamten an, sicher auch darum, weil der ebenso hartnäckig zu ihm herüberschaute und man ihm anmerkte, dass er sehr gern ein Gespräch angeknüpft hätte.